Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Wutpilger, Streifzüge, das ist eine Radiosendung, die einmal im Monat auf Radio Lotte in Weimar, bei Radio Korax in Halle und im freien Senderkombinat in Hamburg zu hören ist. Diese Sendereihe unternimmt einerseits Streifzüge in politische und gesellschaftskritische Gefilde und wendet sich andererseits alle zwei Monate der jüngeren Musikgeschichte zu. Hierfür habe ich mir den Musikspezialisten Luis Kürsten ins Boot geholt. Und auch in dieser Sendereihe wird uns Luis einige ausgewählte Musiktitel darbieten. Das Thema der heutigen Sendung ist Math Rock. Es begrüßt euch herzlich zu dieser Sendung Lukas Hohlfeld. Und damit übergebe ich sogleich an Luis Kürsten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur heutigen Sendung Wutpilger Streifzüge. In der letzten Musiksendung ging es ja um den sogenannten Progressive Rock. Komplexität der Strukturen und Rhythmen des musikalischen Materials zeichneten ihn im Allgemeinen aus. Und auch heute wird es um eine Strömung im Bereich der Popmusik gehen, auf die jene Kennzeichnungen zutreffen, die sich allerdings erst in den 90er Jahren zu konstituieren begann. Sie hatte also den Progrock durchaus auch als Einfluss oder Inspirationsquelle bereits im Rücken. Eine der ersten, dann relativ bald als Mathrock betitelten Bands dieser Strömung waren Slint. 1986 in Louisville gegründet und noch hörbar dem Hardcore nahestehend, hatten sie genau diese Vertracktheit, die dann später von anderen Bands noch weiter getrieben werden sollte und die beim Hörer eben oft das Gefühl hervorgerufen haben mag, es stünden eher Gesetze der Mathematik hinter diesen Kompositionen als ein intuitives Drauflosgrooven, was dann zu der Genrebezeichnung Mathrock führte. Wir hören nun das Stück Pat von Slints erstem Album Tweez von 1989. Teaser fetish. Snatch beat. Teaser fetish. Snatch beat. Teaser. Loaf. Weezer fetish, snatch beast, tanker blow. Weezer fetish, snatch beast, tanker blow. Weezer fetish, snatch beast, tanker blow. Weezer fetish, snatch beast, tanker blow. Weezer fetish. Fetish, snatch beast, tanker loaf, tweezer fetish, snatch beast. Das waren Slint mit ihrem Song Pat von 1989. Wie das zweite Album von Slint erschien auch das Debütalbum einer anderen frühen Mathrock-Band auf dem wegweisenden Chicagoer Label Touch and Go, nämlich von Don Caballero aus Pittsburgh, deren Musik anfangs stark durch das komplexe und manchmal fast etwas überambitionierte Drumming von Damon Chee und durch schwere Gitarren dominiert wurde. Ihr hört nun das Stück Nicked and Liquid von ihrem ersten Album For Respect von 1993. Ihr hörtet Nicked and Liquid von Don Caballero vom Album For Respect, erschienen auf Touch and Go. Ich möchte noch kurz bei Don Caballero bleiben, weil sich da mit der Zeit einiges geändert hat. Ihr viertes Album zum Beispiel, das letzte mit Ian Williams von der Besetzung des Debüts an der Gitarre, ist um einiges weniger hart als das eben gehörte erste Album. Die Gitarren klingen cleaner und Williams greift eher auf Tapping- und Loop-Pedal-Techniken zurück. Was unter anderem dazu führt, dass die Songs neben nach wie vor schroffen Wechseln auch starke Minimal-Anteile aufweisen. Wir hören einmal das großartige Haven't Lived Afro-Pop vom Album American Don von 2001. Viel Spaß! Hier war, denke ich, deutlich zu hören, dass gegenüber dem zuerst gehörten Stück von Don Caballero starke Wechsel im Tempo und Rhythmus zunehmend sich wiederholenden Patterns und durch Looping überlagerten Minimal-Strukturen gewichen sind. Das zieht sich auch mehr oder weniger durch das ganze eben angespielte Album American Dawn von 2001. Diese vor allem durch den Gitarristen Ian Williams bestimmten Tendenzen setzen sich dann auch bei einem späteren Projekt von ihm fort. Und zwar bei den Battles. Sicher etwas poppiger, zugänglicher und auch detailverliebter als Don Caballero hatten die Battles sogar einige Songs, bei denen man beinahe von Hitpotenzial sprechen könnte, wären da nicht auch diese sperrigen Momente. Zudem hatten die Battles einen Sänger, was bei den überwiegend instrumentalen Bands des Math Rock geradezu eine Seltenheit darstellte und stellt. Tiondai Braxton sang allerdings meist nicht einfach nur, sondern verfremdete seine Stimme, indem er sie in der Tonhöhe stark verschob oder verdoppelte. Das klang auch alles nicht mehr nach Touch and Go, und so passten die Battles vom Sound her sicher besser zum Elektronik-Label Warp, wo die Alben der Battles auch erschienen sind. Ihr hört jetzt von ihrem Album Mirrored von 2007 das Stück Rainbow. We'll be right back. Wir hörten soeben die Battles mit ihrem Titel Rainbow, der, denke ich, schon eher nach Prog als nach Punk oder Hardcore klang. Wobei sich Mathrock dazwischen immer nicht so recht zu entscheiden können scheint. Und so bewegten sich zum Beispiel zwei Bands, die viel von dem vorwegnahmen, was dann später unter dem Begriff Mathrock firmierte, zwischen diesen in der Geschichte der Popmusik oft sehr gegensätzlichen und unversöhnlichen Seiten. Punk bzw. Proto-Punk und Progressive Rock. Einmal Captain Beefheart und seine Magic Band, die viel vom Dilettantismus, der Energie und dem schrammeligen und noisigen Sound des Punk vorwegnahmen und trotzdem eine Nähe zu Frank Zappas komplexem Jazz- und Bluesrock besaßen, und zum anderen die Band Massacre mit Fred Frith, einem herausragenden Musiker aus dem Bereich des sogenannten Prog-Rock, von Bands wie Henry Cow und den Artbears beherbergten und sich diese Nähe zum Prog auch in den komplexeren rhythmischen Strukturen niederschlug, die aber bei Massacre neben dem brachialen und lauten Sound des Punk und Post-Punk stand. Zuerst sind nun Captain Beefheart and his Magic Band mit Suction Prince vom Album Shiny Beast von 1978 zu hören und direkt im Anschluss Massacre mit Killing Time von 1981. We'll be right back. Das waren Captain Beefheart and his Magic Band mit Suction Prince und danach hörten wir Massacre mit Killing Time vom gleichnamigen Album. Die Ähnlichkeiten zu den davor gehörten Stücken des Math Rock dürften, denke ich, klar geworden sein. Massacre hatten allerdings durch Fred Frith einen gehörigen improvisierten Anteil, was bei den als Math Rock bekannt gewordenen Bands selten bis gar nicht vorkam. Eine andere Nähe des Math Rock, die auch bei Massacre zu konstatieren wäre, ist die zum Noise Rock. Gerade Bands wie die Ruins oder Boredoms aus Japan machten zum Teil ganz schön Krach. Wir hören dazu im Folgenden mal die Kollaboration zwischen dem japanischen Noise-Musiker K.K. Null und Musikern aus Chicago namens Yona Kid. Und zwar den Titel Hikari von ihrem einzigen Album Yona Kid von 1995. Thank you. Das war Hikari von 1995 von Jonah Keat, die wie gesagt bis auf den Sänger KK Nahl aus Musikern aus Chicago bestand und deren Album übrigens von Steve Albini produced wurde, der sowohl als Produzent, aber auch als Musiker von Bands wie Shellac nicht wenig Einfluss auf die Entstehung des Mathrock hatte. Sleeping People ist eine andere Mathrock-Band, die zwar nicht aus Chicago kommt, aber stark von Bands des Chicagoer Labels Touch & Go, vor allem von Don Caballero, beeinflusst war. Die Band wurde 2002 in San Diego gegründet und veröffentlichte ihr erstes Album 2005 auf Temporary Residence, wo auch andere Mathrock-Sachen, zum Beispiel von Ruma Shaki, veröffentlicht wurden. Ihr hört also nun Sleeping People mit dem Titel Johnny Depp von 2005. Ihr hörtet den Song Johnny Depp von Sleeping People aus dem Jahr 2005. In vielfacher Weise ein typischer Math-Rock-Titel der Nullerjahre. Gerade was die unkonventionelle Rhythmik, die vielen Wechsel, aber auch die ineinandergreifenden Gitarren- und Bassläufe und der letzte eher minimalistischere Teil, der stark auf Repetition beruht, angeht. Ein Musiker, der auch vor allem in den Nullerjahren tätig war, ist der Drummer Zach Hill, der, wie es für einen Math-Rock-Drummer üblich ist, technisch überaus versiert ist. So zu hören bei der Zwei-Mann-Band Hella. Wir hören einmal den Titel Been a Long Time Cousin von ihrem ersten Album Hold Your Horses von 2002. Das waren Hella mit Been a Long Time Cousin. Damit bin ich mit meinen Ausführungen zum Mathrock auch schon am Ende. Ob das Hineinpressen der von mir dazu genannten Bands in so einen Genrebegriff sinnvoll ist, wäre sicher mit Recht zu bezweifeln. Obwohl so ein Begriff doch wie immer auch etwas von dem trifft, was mich die verschiedene heute gespielte Musik zusammenbringen ließ. Zuletzt hören wir jetzt noch einen Titel etwas neueren Datums von Marnie Stern, auch mit Zach Hill am Schlagzeug. Und zwar Nothing Left vom Album Marnie Stern von 2010. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, es hat den einen oder die andere recht gut unterhalten.